kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf: Die Flibustiers. Namen von Seeräubern: Phillips, Martel, Anna Bonny, Mary Read, Moonbass, Eisenarm, Jones. Die schwarze Flagge, roter Tod auf derselben. Auf der See geboren, in der See begraben. Das Frauenzimmer ein Seeräuber. Lotsen, Teilung der Beute. Jeder muß schwören, daß er nichts beiseite gebracht. Alles Gewonnene wird gleich verschwelgt. Ungeheure Verschwendung und größter Mangel wechseln schnell aufeinander. Unmenschlichkeit der Flibustiers, sie ist eine Folge ihrer Desperation, weil sie keine Gnade zu hoffen haben. Einer von den Seeräubern fällt den Karaiben in die Hände und wird gefressen. Unsicherheit eines solchen Räuberchefs vor seiner eigenen Mannschaft. Das Theater kann das Schiff selbst sein. Es ist ein Kriegsschiff. Man ist bald auf dem Verdeck, bald im Raum, bald in der Kajüte. Das Boot auf dem Verdeck, der Schiffsgottesdienst, die Schiffsstrafe, die Taufe unter der Linie, die Anstalten zu einem Seetreffen, das Entern, das Schiffsbegräbnis. Wilde und ungeheure Naturen sind der Gegenstand einer abgeschlossenen Existenz unter eigenen strengen Notgesetzen, Gerechtigkeit, Gleichheit. Unter diesen steckt ein edler und feiner, gefühlefähiger Mann, den seine Schicksale und Leidenschaften in dieses Gewerb geschleudert, der es im Grunde verabscheut, ohne sich losreißen zu können. Ein weibliches Geschöpf steckt auch darunter, die als Mann verkleidet und einer der tapfersten ist. Das Charakteristische einer Schiffsverschwörung. Man hat Misstrauen gegen den Anführer, dass er die gemeine Sache verraten wolle. Befehl des Anführers, mit brennender Lunte an der Pulverkammer zu warten. Ein Korsar Jones rettet eine Schöne aus der Gewalt seines wütenden Kameraden und imponiert diesem durch seinen Mut und Anstand. Er wird von der Liebe gerührt und flößt Liebe ein. Diese Person ist von dem ersten Adel und findet Rächer. Man verfolgt den Korsaren, der sie weggeraubt. Jones kommt in den Fall, das Korsarenschiff zu kommandieren, wenn es angegriffen wird.